Das postkommunistische Mitteleuropa macht nicht mit beim westeuropäischen Rechtstrend. Wie zuvor in Polen und Ungarn haben jetzt auch in Tschechien Sozialdemokraten die Parlamentswahlen gewonnen. Mit fast 31% verfehlten sie nur knapp das Ergebnis von 1998. Und dabei dürften die politischen Verhältnisse sich künftig dennoch klarer gestalten. Damals nämlich konnten die Sozialdemokraten unter Miloš Zeman nur eine Minderheitsregierung aufstellen, die von der Bürgerpartei ODS und ihrem übermächtigen Vorsitzenden Václav Klaus toleriert wurde. Nach diesen Wahlen ist Klaus endgültig raus aus dem Spiel. Seine ODS fiel nach den letzten Hochrechnungen auf 25%. Der neue sozialdemokratische Spitzenmann Wladimir Spittler hat nun zumindest rechnerisch freie Bahn für die von ihm angestrebte sozialliberale Koalition, wenn auch nach den letzten Hochrechnungen sehr knapp, unter Einschluss des Wahlbündnisses Koalice. Dieses besteht aus den eher linksorientierten Christdemokraten und der bürgerlich-liberalen Freiheitsunion. Um es deutlich zu sagen, etwas Besseres als diese Kombination könnte Tschechien nicht passieren. Aus vier Gründen. Erstens, die bisherige Zusammenarbeit zwischen den beiden großen Parteien, Sozialdemokraten und ODS, hatte die gesamte politische Szene blockiert. Parteien und Politiker wurden ununterscheidbar. Das parlamentarische Spiel war nicht durch klare Konfrontation von Regierung und Opposition gekennzeichnet, vielmehr durch Kungelei und Machtspiele der beiden Großen. Damit muss jetzt Schluss sein. Zweitens, die mögliche Koalition mit den Liberalen würde die Sozialdemokraten auch zu einer neuen politischen Kultur zwingen. Stammtischpöbeleien wie vom scheidenden Premier Miloš Zeman wären in einer sozialliberalen Regierung nicht mehr möglich. Stattdessen wollen beide Parteien auf junge Politiker setzen, die während oder nach der Wende sozialisiert wurden. Moderner, zivilisierter, weniger autoritär dürfte eine solche Regierung auftreten. Und endlich dürften auch Frauen an entscheidender Position die politische Bühne betreten, die populäre Sozialdemokratin Petra Buskova und die Chefin der Freiheitsunion Hanna Marvanova zum Beispiel. Drittens, der bisherige Arbeitsminister Spittler steht für eine engagierte Sozialpolitik. Wenn er dies auch als Regierungschef umsetzen kann, nur dann wird es gelingen, die immer noch rückwärtsgewandten Kommunisten in die politische Bedeutungslosigkeit zu drängen. Das nämlich war der Schock und der Wermutstropfen bei diesen Wahlen. Die Kommunisten haben nach der letzten Hochrechnung sensationelle 17,7% erreicht, ihr bestes Ergebnis seit der Wende. Schließlich, Sozialdemokraten und Liberale zusammen stehen für einen eindeutig pro-europäischen Kurs. Die schnellstmögliche Integration Tschechiens in die EU hat oberste Priorität und damit die zügige Modernisierung nicht nur von Wirtschaft und Verwaltung, sondern auch des politischen Denkens und Handelns, pragmatischer, weltoffener, weniger provinziell. Dies dürfte auch im Verhältnis Tschechiens zu Deutschland eine Entspannung bedeuten und das, obwohl der neue sozialdemokratische Spitzenmann Spittler mitgemacht hatte bei einem von antideutschen Ressentiments geprägten Wahlkampf. Bleibt es bei dem sozialliberalen Vorsprung, dann wäre Prag auf dem besten Weg nach Europa, auf dem besten Weg auch Provinzialismus und Nationalismus zu überwinden. Ein gutes Ergebnis.